One. Ja, Medi Money. Hast du noch ein Taschentuch? Ich. Ja, Bro. Ich hab so verheulte Augen. Hier. Danke. Okay. Draußen ist es kalt. Messer in der Hand. Schnitt in meinen Arm. Endlich wird es warm. Du bist nicht mehr da. Ich bin ganz allein. Stimmen in meinem Kopf. Nehm die Gun und. Draußen ist es kalt. Messer in der Hand. Schnitt in meinen Arm. Endlich wird es warm. Du bist nicht mehr da. Ich fühle nichts, na, ich bin kaputt, es hat keinen Sinn. Ich geh nicht mehr raus, nein, ich bleibe drin. Was bringt dir all dein Bling, wenn du keine Freunde hast? Was bringt dir Zigaretten, wenn du kein Feuer hast? Was bringt der Fernseher, Strom ist abgestellt, Löcher in den Jeans. Was bringt da der Fanny Belt, wozu der Kühlschrank, wenn du keinen Hunger hast? Wenn du den Dreck der Straße in deiner Lunge hast? Keine Perspektive, es führt kein Weg mehr raus. Keine Schokolade, auch nicht an Nikolaus. Ich will mich umbringen, doch ich habe nicht die Kraft. Will NBA watchen, doch mir fehlt der Ligapass. Braunes Pulver in meiner Nasenhaut. Bin vom Weg abgekommen, kein grauer Ort. Draußen ist es kalt. Messer in der Hand. Schnitt in meinen Arm. Endlich wird es warm. Du bist nicht mehr da. Ich bin ganz allein. Stimmen in meinem Kopf. Nehm die Gun und. Draußen ist es kalt. Messer in der Hand, Schnitt in meinen Arm, endlich wird es warm. Du bist nicht mehr da, ich bin ganz allein. Stimmen in meinem Kopf.